große, runde, schwarze Raum. Bahnhofs wunderbare Welt der Wissenschaft. Willkommen bei Bahnhofs wunderbarer Welt der Wissenschaft. Heute mit sehr interessanten Themen, aber zunächst einem Hinweis eher in eigener Sache. In meinem anderen Podcast, der Sammelstelle, hatte ich vergangenen Mittwoch ein Interview mit Nicole Simon und habe in meinem XML-File einen Fehler gemacht. Und deswegen haben die meisten iPod-Clients wahrscheinlich dieses Interview überhaupt nicht gefunden. Es ist behoben unter dem normalen Sammelstellen-Podcast, kann jetzt dieses Interview wieder runtergeladen werden. Ja, heute haben wir eine Menge Themen im Angebot. Es geht von ganz kleinen Dingen über größere Dinge bis zu schier unendlichen Dingen. Zunächst die Klimakatastrophe. Was wir im Dezember in Asien erlebt haben, könnte in 100 Jahren schon an der Tagesordnung sein. Wenn nämlich die Polkappen schmelzen, dürften gigantische Wassermassen frei werden und ganze Länder überschwemmen. Ein Land wie die Niederlande wird dann nicht mehr existieren. Ein internationales Forscherteam hat jetzt in der Zeitschrift Nature einen Aufsatz veröffentlicht, der aufhorchen lässt. Sie haben neue Daten zur globalen Erwärmung gesammelt und neu aufbereitet. Das Klimavorhersage-Experiment dürfte eine der größten Berechnungen sein, die bislang durchgeführt wurden. Demnach könnte sich das weltweite Klima um mehr als 11 Grad erhöhen, ergaben die über 2000 Simulationen, die auf unzähligen Rechnern auf der ganzen Welt durchgeführt wurden. Grund für die Erwärmung dürfte der konstante CO2-Level sein. Baut sich das Treibhausgas nicht ab, steigt die Temperatur. Bei dem Projekt haben weltweit 95.000 Menschen aus mehr als 150 Ländern mitgemacht und die Rechenkapazität ihrer PCs zur Verfügung gestellt. Sie simulierten unterschiedliche Annahmen. Gleich war jedoch der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, der am Ende der Simulation doppelt so hoch ist wie vor der Industrialisierung. Interessant bei den Ergebnissen war auch das Verhalten innerhalb tropischer Wolkenverbände. Sie nämlich sind verantwortlich für den Transport von Wärme rund um die Welt. Eine Erwärmung wird es nach Angaben der Forscher aus Oxford auf jeden Fall geben. Im geringsten Fall um 2 Grad, im schlimmsten um 11 Grad. Wann dies geschieht, hängt davon ab, wann der in der Simulation benutzte CO-Gehalt erreicht ist. Mehr als 100 Jahre wird es aber wohl nicht dauern. Dann, so befürchten auch Geologen, wird es auch kein Öl mehr auf der Erde geben. Das Auswandern auf den Mond dürfte keine gute Idee sein, wie uns erst vor kurzem wieder bewusst wurde. Am 20. Januar explodierte NOAA 720, ein riesiger Sonnenfleck. Die gigantischen Gasmassen und Strahlen, die ins All geschleudert wurden, konnten schon nach 36 Stunden auf der Erde gemessen werden. Forscher konnten eine wunderschöne Korona um die Sonne sehen. Gut, dass zu diesem Zeitpunkt keine Astronauten auf dem Mond waren. Denn anders als wir auf der Erde, die wir durch eine Atmosphäre einigermaßen geschützt sind, wird unser Trabant mit voller Wucht getroffen. The moon is totally exposed to solar flares, explained solar physicist David Hathaway of the Marshall Space Flight. Der Mond ist den Strahlen voll ausgeliefert, sagt David Hathaway vom Marshall Raumfahrtcenter. Er hat weder Atmosphäre noch ein Magnetfeld, um die Strahlung abzuwehren. Der Sonnensturm vom 20. Januar war der größte seit 1989. Die Besatzung der ISS wurde eigens in eine Notkapsel beordert, für den Fall, dass die Strahlen die Systeme beschädigen könnten. Außerdem ist die ISS bauartbedingt geschützt. The crew probably absorbed no more than one REM, says Cucinotta. Die Crew absorbierte nicht mehr als ein REM, sagt Francis Cucinotta, Gesundheitsoffizier der NASA. Ein REM, das ist die Dosis, die die gleichen Auswirkungen hat wie eine definierte Dosis Röntgenstrahlen. Diese liegt 10-mal höher als bei einer medizinischen Röntgenuntersuchung. Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Wenn in 100 Jahren unsere Erde langsam vor die Hunde geht, dann wird sich mancher wünschen, sie zu verlassen. Ab ins nächste Universum, eine andere Erde suchen. Noch kennen wir Wurmlöcher, die uns solche Reisen ermöglichen, nur aus Star Trek und Co. Doch seit Einstein beschäftigen sich Physiker immer intensiver mit der Frage nach der Endlichkeit des Universums. Seitdem festgestellt wurde, dass unser All eben nicht endlich ist und sich ausdehnt, bekommen auch die Theorien der Paralleluniversen neue Nahrung. Denn nicht nur unser Klima wird wärmer und droht unseren Lebensraum zu zerstören, auch unser All wird auf seine alten Tage nicht besser. Liest man das Buch von Alan Lane, Professor für theoretische Physik an der Universität von New York, dann bleibt für künftige Generationen nur ein Ausweg: ein anderes, besseres Universum suchen. Space, a final frontier. Grundlage vieler Überlegungen ist das Prinzip der Entropie. Das zweite Gesetz der Thermodynamik besagt, dass am Ende alles zusammenfällt, weil die totale Entropie, das totale Chaos, erreicht wird. Das All gefriert dann und wir mit. Nun haben wir noch etwas Zeit, eher werden wir kein Öl mehr haben. Aber irgendwann könnte das passieren. Ganz so einfach dürfte die Sache nach einem anderen, Suche nach einem anderen Universum aber nicht werden. Zunächst einmal stellt sich die Frage, ob es das überhaupt gibt. Darüber streiten die Wissenschaftler, letztlich vermuten sie weitere Universen hinter den berühmten schwarzen Löchern. Die erinnern aber an eine fleischfressende Pflanze. Die Verlockung einer schöneren Welt wird zerstört durch die unbändige Kraft und Energie. Das heißt, wir kämen nicht einmal in die Nähe der Himmelspforte. Lane sieht ohnehin eine andere Form von Menschen, die zu solchen Reisen in der Lage sind. Die sogenannte Generation vom Typ 3, die genetisch so verändert und mit mechanischen Hilfen ausgestattet ist, dass wir sie heute noch als Cyborgs bezeichnen würden. Zunächst müssten wir dann ein passendes Wurmloch finden, durch das wir die Menschheit später führen wollen. Finden wir es nicht, wartet harte Arbeit auf uns. Dann nämlich müssten wir uns selbst eins schaffen. Das ist zumindest theoretisch möglich. Hilfsweise könnte uns schon ein Care-Ring weiterhelfen. Das ist ein rotierendes schwarzes Loch, das in einer Art Endlosschleife sich selbst am Zerfall hindert. Manch einer glaubt, dass man nur in den Ring hineinhüpfen muss, um eine andere Welt zu betreten. Sollte auch dieser Versuch misslingen, denkt Alan Lane daran, ein kleines Universum selbst zu basteln. Das hört sich niedlich an, ist jedoch Gegenstand aktueller Forschung, natürlich theoretischer Art. Man benötigt ein wenig negative Energie, ein wenig negative Masse, gigantische Laser und einen passenden Ort im All. Auf den wird dann aus allen Kanonenrohren gefeuert und mit etwas Glück entsteht ein Wurmloch. Diese Löcher sind leider immer etwas instabil. Und deshalb sollten wir nicht vielleicht alle 6 Milliarden Menschen durchschicken, sondern erst einmal ein paar Fernspäher, Nanobots. Diese könnten eine Art menschlichen Samen durchs Wurmloch bringen und irgendwo eine neue Zivilisation aufbauen. Das hilft zwar nicht uns, aber den Menschen, Tieren und Pflanzen an sich. Der Nanobot hätte alle Erbinformationen, könnte sich selbst reproduzieren und klonen. Das klingt schwer nach Space Odyssey, ist es irgendwie auch. Nur ernst gemeint. Lane sagt, für eine sterbende Zivilisation in einem erfrierenden Universum könnte dies die letzte Hoffnung sein. Zurück auf die Erde. Der Dienst Earthwatch Radio berichtet darüber, dass die Umweltzerstörung gerade bei Insekten verheerende Ausmaße angenommen hat. Denn nicht nur Bäume und größere Tiere sind beispielsweise von Rodungsmaßnahmen betroffen, sondern auch die Kleinstlebewesen. Und die sind meist ein wichtiger Teil in einer Nahrungskette. Davin Biggs ist Forscher in Wisconsin. One really good example of the importance of insects is in pollination. Many, many species of plants require. Ein gutes Beispiel ist die Rolle der Insekten bei der Bestäubung. Die meisten Pflanzen brauchen die Bestäubung, um sich fortzupflanzen. Auch viele derer, die Grundlage unserer Nahrung sind. Nicht zu vergessen die Schädlinge, die von Spinnen und Käfern gefressen werden. Biggs hat sich vor allem der Spezies Saprophyllax angenommen, die in alten Baumstämmen leben und für die Kompostierung sorgen. Wo Bäume abgeholzt werden, bleibt nicht mehr viel für diese Insekten übrig. Eine europäische Studie hat ergeben, dass diese Insekten aus Regionen, in denen die Wälder abgeholzt oder intensiv bewirtschaftet wurden, verschwunden sind. Mehr englischsprachige News aus der Welt der Wissenschaft gibt es wöchentlich auf Earthwatch Radio. Die Internetseite ist www.ewradio.com. In Berlin will man Zukunft gestalten. Weniger politisch als technisch. Denn zurzeit, so berichtet der Dienst science.com, wird dort ausprobiert, ob man nicht mit dem Handy Parkscheine bezahlen kann. Wer an dem Versuch teilnimmt, bekommt zunächst eine Plakette fürs Auto. Am Parkplatz seiner Wahl meldet sich der Fahrer per Handy an und später auch wieder ab. Ein Computer berechnet die Parkdauer und bucht den Betrag automatisch ab. Der Vorteil: es ist kein Münzgeld mehr notwendig, man bezahlt nach Parkdauer. Der Nachteil: dank der Handydaten kann man Aufenthaltsorte und Bewegungsprofile erstellen. Das will nicht jeder. Und wie die Politesse feststellen soll, ob man sich wirklich angemeldet hat, das wird auch nicht gesagt. Alle Informationen, alle Links zur Sendung gibt es übrigens auch im Weblog der Wannhoffs wunderbaren Welt der Wissenschaft unter der Adresse wissenschaft.wannhoff.de. Müde Legenden aus dem Keller der Wissenschaft. Heute: stimmt es, dass zerkratzte Teflonpfannen wirklich gesundheitsgefährdend sind? Einmal mit der Gabel über den Belag und schon ist der Teflonbelag hin. Die Beschichtung löst sich an der kaputten Stelle ab und kann ins Essen geraten. Was allerdings nicht weiter schlimm ist. Toxikologisch ist das absolut ungefährlich. Die abgeschabten Fasern oder Stückchen werden so ausgeschieden, wie sie eingenommen wurden. Problematisch wird es allerdings, wenn die Hitze zu groß wird. Teflon ist zwar ein hitzebeständiger Kunststoff, bis 260 Grad kann nichts passieren. Aber ab etwa 350 Grad beginnt das Material sich zu zersetzen und giftige Gase treten aus. Wenn man diese lange und intensiv inhaliert, kann ein sogenanntes Teflonfieber auftreten. 350 Grad kann man ohne Probleme in einer normalen Küche erreichen. Zum Beispiel, wenn man die Pfanne auf höchster Stufe stehen lässt. An zerkratzten Stellen kann schnell eine höhere Temperatur erreicht werden. Das Beste ist also, erst gar keine Kratzer entstehen zu lassen. Die Wissenschaftsfeindlichkeit der Bevölkerung stammt von der Bevölkerungsfeindlichkeit der Wissenschaft. Das soll Gerhard Kocher gesagt haben. Das war's bei Wannhoffs wunderbare Welt der Wissenschaft. Wir hören uns hoffentlich wieder nächsten Sonntag. Tschüss.